Am selben Abend sitzt Morten lange auf der Mauer der kleinen Veranda vor Tonis Gastzimmer. Endlich leuchtet das kleine Licht in Tonis Zimmer auf. Sie hat ihn erkannt und öffnet das Fenster. Es war der glücklichste Tag meines Lebens. Für mich auch. Ich werde hart arbeiten, studieren. Versprich mir, dass du den Tag nicht vergessen wirst, bis ich zurückkomme und Doktor bin. Dann werde ich bei deinem Vater für uns bitten. Du bekommst eine Arztstelle in Lübeck. Hier, das ist für dich. Toni hält den honiggelben Bernstein, den Morten ihr gegeben hat, gegen das Licht und betrachtet nachdenklich die darin eingeschlossene Mücke. Dahinter scheint ganz nah Mortens Gesicht auf. Es regnet in Strömen. Der Konsul hat Thomas mit der Krögerschen Kalesche nach Travemünde geschickt, um Toni nach Hause zurückzuholen. Herr Grünlich war plötzlich im Lotsenhaus aufgetreten und hat von seinen Rechten auf Toni gesprochen, und der Lotsenkommandant hat daraufhin seinen Sohn schleunigst zur Fortsetzung seines Studiums nach Göttingen expediert. So hat Mortens und Tonis glückliche Zeit in Travemünde durch zweierlei höhere Gewalt ein vorschnelles Ende gefunden. Es tut mir leid, das war Grünlich. Hat's vom Vater verlangt. Der Wagen hat das Burgtor passiert, neben dem zu Rechten die Mauern des Gefängnisses aufragen, er rollt die Burgstraße entlang und über den Koberg. Toni betrachtet die grauen Giebelhäuser, die über die Straße gespannten Öllampen, das Heilige Geist-Hospital mit den schon fast entblätterten Linden davor. Mein Gott, alles das ist geblieben, wie es war. Diese grauen Giebel sind das Alte, Gewohnte und Überlieferte, das sie wieder aufnimmt und in dem sie nun wieder leben soll. Dann hält die Kalesche vor der Mengstraße Nummer 4. Toni ist wieder zu Hause. Was für Geschichten. Mama, bitte. Julchen Hagenström hat sich mit August Möllendorp verlobt. Hinrich Hagenström wird sich freuen. Warum nicht? Dein Vater wird sich auch freuen, wenn du dich... Nein! Zieh dich bitte um. Wir sind hier nicht an der See. Du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Ich kann nichts essen. Du bist eine Buddenbrook. Wir sind nicht dafür geboren, nach dem zu leben, was wir gerade mal für Glück halten. Mit unseren kurzsichtigen Augen. Ja. Wir sind Glieder einer Kette. Auch du bist nicht denkbar ohne die Reihe derer, die uns vorangegangen sind. Es ist Nacht geworden. Toni geht die Wendeltreppe hoch in ein Gemach über dem Kontor des Vaters, das man gemeinhin das Chronikzimmer nennt. Toni öffnet mit dem Schlüssel den Schreibtisch und entnimmt der Schublade eine wohlbekannte Mappe mit gepresstem Lederumschlag. Sie liest mit wachsender Hingebung darin und blättert zurück bis zu den pergamentartigen, eingerissenen, gelb gesprenkelten Blättern, die der alte Johann Buddenbrook, der Vater des Vaters, mit blassgrauer Tinte in weitläufigen Schnörkeln beschrieben hat. Diese Aufzeichnungen beginnen mit einer weitläufigen Genealogie, welche die Hauptlinie der Familie verfolgt, wie am Ende des 16. Jahrhunderts ein Buddenbrook in Parchim gelebt und sein Sohn zu Grabau Ratsherr geworden sei. Alle Leute hatten ihm das Leben schon abgesprochen. So wurde Jodokus Buddenbrook anno 1599 zu Grabau ein Ratsherr und sein Sohn Kaspar ein Gewandschneider. Hatte sich nach Rostock verheiratet und hat sich dort zeitlebens sehr gut gestanden. Und hat dort 13 Kinder gezeugt. 1744, nach Pfingsten, reiste ich nach Bergen. Der Höchste gab mir einen recht gesunden Körper, dass ich mit Lust arbeitete. Ich hatte es meinem Vater mit Gottes Hilfe das Haus in der Mengstraße erwerben und den Handel mit Getreide, Öl und Fellen noch ausweiten und reüssieren. Toni blättert in der Chronik der Buddenbrooks. Sie gelangt zu jenen neueren Aufzeichnungen, in denen der Vater gelegentlich die eigene Geschichte fortschreibt. Von guten Geschäften erzählt er, von Krankheiten und Hochzeiten, wie es seine Vorfahren getan haben. So starb meine geliebte Frau Clara im Kindbett. Vanilla plus Oros de ma vie. Die Zeit mit ihr war l'année la plus heureuse de ma vie. Das Jahr mit seiner verstorbenen ersten Frau Clara, so viel hat Jean Buddenbrook der Chronik anvertraut, war das glücklichste seines Lebens. Der Konsul hat sich derweil aus dem Kontor heraufkommend unbemerkt genähert und seine Tochter aus einiger Distanz beobachtet. Jetzt, denkt er, ist es an der Zeit, mit ihr zu sprechen. Gerade Wege der Pflicht sind unsere Vorfahren gegangen. Aber Morten liebt mich. Die Liebe. Ja, das ist schön. Aber du bist eine Buddenbrook. Und deine Liebe. Wie war's damit? L'année la plus heureuse de ma vie. Es war ein kurzes Jahr. Übrig geblieben sind ein paar gepresste Blumen. Das kann man doch nicht vergessen. Du hast damit Mutter eine gute Partie gemacht, nicht wahr? Gott hat sie mir geschickt. Der Herr, der uns leitet. Und bis heute seine Hand nicht abgezogen hat von Buddenbrooks. Ist das Gottes Wille? Jemand muss nur geboren werden, um ein Auserlesener zu sein? Grünlich hat er ein Versprechen. Gar nichts habe ich ihm versprochen. Du schuldest deinen Eltern den Gehorsam.